Fleisch tun kein Gut und bringen schlechten Frommen. Und bringen schlechte Frommen. Das wird euch tun kein Gut. Das wird euch tun kein Gut und bringen schlechten Frommen. Und bringen schlechte Frommen. Ist warum nicht erlogen, hat's aus kein Finger gezogen. Ist warum nicht erlogen, hat's aus kein Finger gezogen. Ist warum nicht erlogen, hat's aus kein Finger gezogen. Ist warum nicht erlogen, hat's aus kein Finger gezogen. Nun seht wohl für euch, es möchte euch nicht erlogen. Es möchte euch nicht erlogen. Ein anderer darf zugleich vergessen auf die Treue, vergessen auf die Treue. Ein anderer darf zugleich, ein anderer darf zugleich vergessen auf die Treue, vergessen auf die Treue. Und ihr gesetzet werden zwischen viel Stühl auf Erden. Und ihr gesetzet werden zwischen viel Stühl auf Erden.